Erster Ruben war der Erstgeborene Israels, aber er verlor sein Vorrecht, weil er das Bett seines Vaters entweihte. Deshalb erhielten die Söhne Josefs das Erstgeburtsrecht, obwohl Ruben im Verzeichnis noch als Erstgeborener stand. Zweiter, obwohl Juda der mächtigste unter seinen Brüdern war und ein Herrscher aus seiner Linie kam, gehörte das Recht des Erstgeborenen eigentlich Josef. Dritter, die Söhne von Ruben, dem Erstgeborenen Israels, hießen Hanoch, Palu, Hezron und Kami. Vierter, die Nachkommen von Joel waren sein Sohn Shemaja, dessen Sohn Geogi und dessen Sohn Shimei. Fünfter, danach folgten Micha, Reaja und Baal als weitere Söhne in dieser Linie. Sechstes, sein Sohn Bera war ein Anführer der Rubeniten, bis der assyrische König Tiglath-Pileser ihn in die Gefangenschaft wegführte. Siebter, seine Verwandten wurden nach ihren Familien geordnet, wobei Jael das Oberhaupt war, gefolgt von Sachaja. Achter, Bela war der Sohn von Asas und ein Enkel von Shema und Joel, er wohnte in der Gegend von Aroer bis nach Nebo und Baalmeon. Neunter, er breitete sich nach Osten bis zum Rand der Wüste am Euphrat aus, weil seine Herden im Land Gilead sehr groß geworden waren. Zehnter, zur Zeit von König Saul kämpften sie gegen die Hagriter und besiegten sie, woraufhin sie deren Wohngebiete im Osten von Gilead übernahmen. Elfter, die Söhne von Gadi lebten gegenüber von ihnen im Land Basan, das sich bis nach Salcha erstreckte. Zwölfter, Joel war ihr Anführer, Schafem war der Zweite und auch Janai und Schafat lebten in Basan. 13. Zu ihren Verwandten gehörten Michael, Meschulam, Sheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber, was insgesamt 7 Männer waren. 14. Diese Männer waren die Söhne von Abihail, dessen Vorfahren über viele Generationen bis zu Bus zurückreichten. 15. Ahi, der Sohn von Abdil und Enkel von Guni, war das Oberhaupt ihrer Großfamilien. 16. Sie wohnten in den Gebieten von Gilead und Basan sowie in den umliegenden Dörfern und auf allen Weideflächen von Scharon. 17. Alle diese Personen wurden zur Zeit der Könige Jotham von Juda und Jerobeam von Israel in die Geschlechtsregister eingetragen. 18. Die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse hatten insgesamt 44.760 tapfere Männer, die mit Schild, Schwert und Bogen kämpfen konnten. 19. Sie führten Krieg gegen die Hagriter sowie gegen die Völker Jetur, Naphisch und Nodab. 20. Gott half ihnen im Kampf gegen die Hagriter und ihre Verbündeten, weil sie während der Schlacht zu ihm beteten und ihm vertrauten. 21. Sie nahmen den Feinden viele Tiere weg, darunter 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und 2.000 Esel, und machten 100.000 Menschen zu Gefangenen. 22. Da Gott selbst diesen Krieg führte, starben sehr viele Feinde, und die Israeliten blieben in diesem Land wohnen, bis sie später verschleppt wurden. 23. Die Leute vom halben Stamm Manasse waren sehr zahlreich und lebten im Land Basan bis hin zum Gebirge Hermon. 24. Ihre Familienoberhäupter wie Epher, Jische und andere waren berühmte und tapfere Krieger, die ihre Familien anführten. 25. Doch sie wurden dem Gott ihrer Vorfahren untreu, indem sie die Götter der Völker anbeteten, die Gott zuvor vernichtet hatte. 26. Deshalb weckte der Gott Israels den Zorn der assyrischen Könige, die die Stämme Ruben, Gad und Manasse in die Gefangenschaft nach Assyrien wegführten. 27. Die Söhne von Levi hießen Gershon, Kehat und Merari. 28. Die Söhne von Kehat waren Amram, Jesa, Hebron und Uziel. 29. Amram hatte 3 Kinder, Aaron, Mose und Miriam, die Söhne von Aaron hießen Nadab, Abihu, Eliasa und Itamar. 30. Eliasa war der Vater von Pinehas, und Pinehas war der Vater von Abishua. 31. Abishua war der Vater von Buki, und Buki war der Vater von Ossi. 32. Ossi war der Vater von Serachja, und Serachja war der Vater von Merajot. 33. Merajot war der Vater von Amaja, und Amaja war der Vater von Ahitub. 34. Ahitub war der Vater von Zadok, und Zadok war der Vater von Ahimaaz. 35. Ahimaaz war der Vater von Asaja, und Asaja war der Vater von Johanan. 36. Johanan war der Vater von Asaja, der als Priester in dem Tempel diente, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte. 37. Asaja war der Vater von Amaja, und Amaja war der Vater von Ahitub. 38. Ahitub war der Vater von Zadok, und Zadok war der Vater von Shalom. 39. Schallum war der Vater von Hilkia, und Hilkia war der Vater von Asaja. 40. Asaja war der Vater von Seraja, und Seraja war der Vater von Josadak. 41. Josadak musste in die Gefangenschaft gehen, als der Herr die Bewohner von Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar wegführen ließ,